so schwer es mir fällt, den schönen Groove auszublenden. Hier ist die Sendung Kling Ding, die mit der es jetzt weitergeht, von 22 bis 0 Uhr bei FSK 93,0. Kling Ding, Sendung für aktuelle Musik. Jeden dritten Freitag im Monat von 22 bis 0 Uhr aktuelle Musik bei FSK 93,0, 101,4 im Kabel. Und natürlich als Livestream über www.fsk-hh.org und auch über DAB Plus in Hamburg und in verschiedenen Städten drumherum zu empfangen. Heute eine Sendung mit aktueller Musik von Musikern aus Japan, einem Kanadier, der in Japan lebt, und einem Israeli, der gerade in Stockholm ist oder zumindest in einem skandinavischen Land. Und die Namen sind Takushi Naka aus Kyoto. Er verwendet Kassettenbänder, Federhall, also Federhall eigentlich so ein bisschen antiquiert, etwas so aus den 70er Jahren, und Low-Tech Electronics und eigenkonstruierte Instrumente, um eine mysterious, evocative Soundworld zu kreieren. Und Tim Olive oder Olive in Kobe, lebender Kanadier, verändert den Sound einer Gitarrenseite mit magnetischen Pickups, so wie zum Beispiel die Teile, mit denen die Plattenspieler die Bewegung oder die unterschiedlichen Ritzungen in der Rille in Klang verwandeln. Das nennt man zum Beispiel magnetische Pickups, aber auch Piezos, also diese flachen Blättchen, die so in Münzengröße auf den Korpus einer akustischen Gitarre, eines Tisches, einer Trommel, eines Besens oder alle möglichen Dinge befestigt werden können, um deren Klänge zu verstärken. Also damit arbeitet Tim Olive und mit analoger Elektronik. Weiter gibt es heute Musik von Elad Bardes, über den ich gerade schon gesprochen habe, Komponist und Gitarrist aus Haifa. Israel, das Verbindende von den drei Musikern ist, dass sie demnächst in Hamburg spielen werden, und zwar am 27.04., also in 12 Tagen, in der Hörbar, ein Stark Bewölkt Konzert, organisiert von der Gruppe Stark Bewölkt, in der Hörbar am 27.04. ab 21 Uhr in der Hörbar, Brigittenstraße 5. Da werden als Duo auftreten Takushi Naka aus Kyoto und Tim Olive, der Kanadier, der in Kobe lebt, mehr zu ihm später. Und da ich keine Aufnahme gefunden habe von Takushi Naka, fange ich jetzt an mit einer Aufnahme von Tim Olive mit Jason Kahn, der früher hauptsächlich als freier Schlagzeuger in Europa und weltweit unterwegs war, seit einiger Zeit mit Elektronik arbeitet, und von einer CD der beiden gibt es den Titel, der den Titel Untitled hat, und den Track spiele ich jetzt ein. Viel Vergnügen. Untitled von Team Alive und Jason Kahn von der CD To Sunrise, erschienen im Label 845 Audio, ein Label, das Team Alive selbst betreibt, also wo er praktisch die Edition betreut und rausbringt und auch das Mastering macht von den CDs. Es sind auch sehr schöne CDs, also die Packages, so eine kartonfarbener kleiner Karton drumherum, wo dann nur der Titel drauf ist, und finde ich sehr gut, sehr gelungen auf jeden Fall. Und ich hatte ja gerade schon angekündigt im Eingang von der Sendung, dass es heute geht zunächst um Musiker, die am 27.04. in der Hörbar spielen, und dazu gehört eben auch Elad Bardes. Elad Bardes wird zusammen in einer Improvisation zusammenspielen mit Birgit Uller, Trompete, Radio, Speakers, Mutes, und also Dämpfer und Objekte, und mit Heiner Metzger, Soundtable, Objekte, in einer Ad-Hoc-Improvisation in der Hörbar. Elad Bardes hat Philosophie studiert und ich glaube noch ein anderes geisteswissenschaftliches Fach in Israel und ist jetzt in Stockholm und studiert Komposition und hat da auch schon einen Track veröffentlicht, den man auf seinem Bandcamp-Account irgendwie anhören kann und auch sich kaufen. Oder war das? Ja, ich glaube, es war auf Bandcamp, weiß ich nicht mehr genau. Auf jeden Fall ein Quintett mit einem Cellisten, Emilie Girard-Jarret, Cello. Violine spielt Pedro González Fernández. David Fox spielt Percussion. Sylvain Devaux Oboe und Haro Alonso Piano, in einer Komposition von Elad Bardes. Und er ist auch der Dirigent. Und das Stück heißt The City Composing --Quintett. Ein Stück, das etwas mehr als 8 Minuten Umfang hat. Beim Hören ist mir aufgefallen, ich hoffe, die Automatik bei FSK schaltet sich nicht ein, weil es einige Pausen gibt, also richtig so gesetzte Pausen, wo in meiner Erinnerung zumindest nichts zu hören ist, nicht irritieren lassen. Es geht dann schon weiter. Thank you. Ja, wie zu hören war zum Schluss eine Live-Aufführung der Komposition The Sitting Composing Quintet von Elad Barz, die aufgeführt wurde in Stockholm. Und die Musik ist, wie ich jetzt gerade nochmal recherchiert habe, ist von einem Video, ein YouTube-Video, und man sieht dort auch die Aktionen, die in den längeren Pausen zwischendrin sind. Das zum Teil war ja auch was zu hören. Die Notenblätter wurden, ich glaube, absichtlich geräuschvoll umgeblättert. Dazu kann ich ihn dann befragen, wenn er am 27. hier in Hamburg sein wird. Nun wieder Musik von ihm, aber nicht komponiert, sondern vielleicht auch komponiert. Zumindest weist er nicht darauf hin, dass sie von ihm direkt als Partitur erschienen ist, sondern dass sie mit Präparation an der Gitarre eingespielt wurde. Und sie trägt den fast klassischen Titel Passacaglia. Ein Titel, der mich dann auch so zum Überlegen brachte, wie er kam auf diesen Titel. Und die kleine Recherche ergab, dass das wörtlich übersetzt Passacaglia, Passacaglie oder Passacale vom Spanischen kommt und Pasa una Cale, eine Straße entlang gehen, bedeutet. Vielleicht ist es ja nur darauf bezogen und nicht auf die musikalische Form. Ursprünglich war das ein spanischer Volkstanz, und wie sich das jetzt verbinden lässt mit dem, was wir gleich hören, das überlasse ich jedem Hörer und jeder Hörerin. Hören wir die Passacaglia, eingespielt von Elad Barz. Thank you. Nun, Passacaglia von Elad Bardes, eingespielt auf einer präparierten Gitarre. Und im Folgenden gleich wieder ein Titel von Jason Kahn, mit Tim Olive. Untitled ist wieder der Titel des Tracks und auch von dem vorher genannten Two Sunrise Album vom Label 845, das bearbeitet wird von Tim Olive, das Label. Und wir hören die beiden wieder, Jason Kahn als Performer mit Pickups und Electronics und Tim Olive ebenfalls mit Electronics. Tim Olive benutzt eben hauptsächlich magnetische Pickups und hat auch mit einer Gitarrenseite zu tun. Das ist praktisch so sein Ausgangs-Soundgeber und die Klänge, die dann aus der Gitarrenseite in das verschiedene elektronische Equipment gehen, die werden dann von ihm bearbeitet oder zusätzlich was eingespielt. Das konnte man ja auch in dem vorigen Track hören, dass dann Radiosachen eingespielt wurden in dem Duo. Und wer das nun genau gemacht hat, weiß ich nun nicht. Kann man nicht so erfahren. Die Informationen über die CDs von dem Label oder von der Webseite des Labels sind eigentlich ziemlich spärlich. Aber es geht ja darum, was man hört oder was wir hören können und hören. Und das ist jetzt auch wieder der Fall bei dem nächsten Track. Thank you. Ja, das war Untitled von der CD To Sunrise. Und es geht gleich weiter mit einem ganz anders entstandenen oder zumindest um einiges anders entstandenen Stück Musik, das auch länger ist, über eine halbe Stunde und mit sehr vielen Musikern eingespielt wurde, mit über 45 Musikern bei einem Kreativfest, zumindest heißt es so, Kreativfest, im November 2015 organisiert vom Label Creative Sources Recordings, das es damals möglich gemacht hat, dass diese 45 Musiker zusammengekommen sind. Und das ist vorwiegend frei improvisierte Musik, die aber zum Teil mit bestimmten Vorgaben, also bestimmten Zeichen, so wie ich es verstanden habe, dirigiert wurde von Ernesto Rodriguez. Ernesto Rodriguez spielt in diesem Zusammenhang für mich überraschend Harfe, weil er sonst eigentlich mehr Violine, Viola spielt und Elektronik zum Teil. Wer auch mitspielt, ist Nuno Torres. Und da haben wir wieder den Link zu Hamburg. Die beiden werden spielen am 11. Mai, auch im Rahmen der Stark Bewölkt-Reihe, in der Hörbar am 11. Mai ab 21 Uhr in einem Duo. Nuno Torres Altsaxophon, Ernesto Rodriguez dann mit Violine oder Viola. Ein großes Ensemble und wer schon mal damit zu tun hatte, selbst als Musiker mit einem großen improvisierenden Ensemble, kennt die Phänomene, die dann manchmal so eine Eigendynamik entwickeln, und das finde ich sehr interessant, das dann auch zu hören, wie andere Ensembles damit umgehen oder ob es da so Ähnlichkeiten, ob es da bestimmte Strukturen gibt, die sich vielleicht ähnlich sind oder ganz anders oder ob sich da was auch raushören lässt von der dem Dirigat oder wie das Dirigat dann genau aussah. Das kann ich dann Ernesto Rodriguez im Mai fragen. In einem Text, der das Variable Geometry Orchestra vorstellt, schreibt er dazu, ich suche gerade die Stelle raus, the conduction is operated by balancing the sound masses that travel in the acoustic space, dictating the construction of the real-time composition and thus revealing the organized juxtaposition of specific instruments as mobile sound groups. Also das Dirigieren oder die Leitung ist versucht praktisch mit dem Klang zu arbeiten, der im akustischen Raum sich bewegt und eine Konstruktion einzubringen. Ich glaube, Dictating ist nicht wörtlich als Diktat zu übersetzen. Die Konstruktion einer in Echtzeit entstehenden Komposition und offenbart dabei das organisierte Nebeneinanderstellen von bestimmten Instrumenten als mobile Klanggruppe. Das Orchester ist auch so aufgebaut, dass es also praktisch sowohl akustische als auch elektronische Instrumente oder Klanggeber gibt. Und nochmal zu dem Titel, warum Variable Geometry Orchestra, zum Teil offenbar durch diese Idee des Dirigierens oder zum anderen auch das Variable, weil das eben ziemlich offen ist für neue Musiker. CD-Aufnahmen gibt es seit 2007. Zwei sind bei Creative Sources Recording, also dem Label von Ernesto Rodriguez und seinen Kompagnons erschienen und eins bei White Leaper, das ist glaube ich das älteste von 2007, also es gibt schon länger, aber die Musiker wechseln und das auch mit dem Grund, warum das Variable heißt, und dann gibt es noch den Hinweis, dass drei Generationen von Musikern, also ältere wie jüngere, in dem Orchester spielen, und nun hören wir den Titel Quasar von der gleichnamigen CD, erschienen bei Creative Sources Recordings. Thank you. Thank you.